ARD. Zimmer des Generalstabschefs Konrad von Hötzendorf. Wann nur jetzt das Kolik da wäre. Exzellenz, melde gehorsamst, das Kolik ist da. Was denn für ein Skolik? Na, der Hoffotograf Skolik aus Wien, der was seinerzeit während des Balkankrieges die schöne Aufnahme gemacht hat, wie Exzellenz in das Studium der Balkankarte vertieft sind. Ei, ei, ei, ich erinnere mich, dunkel. Nein, ganz hell, Exzellenz, volle Beleuchtung. Ja, ja, ich erinnere mich. Es war glorios. Er beruft sich drauf, Exzellenz, dass ihn Exzellenz wiederbestellt haben. Bestellt kann man gerade nicht sagen, aber eine Anregung habe ich ihm zukommen lassen, weil der Mann wirklich hübsche Bilder macht. Er schreibt, er weiß sich vor die illustrierten Blätter nicht zu helfen. Die Aufnahme damals hat seltene Success gehabt. Kurzum. Er hat auch die Bitte, Exzellenz, ob er jetzt in einem die Herren Generäle aufnehmen könnte. Nun, also, wär mir nicht lieb. Die sollen sich nur ihre eigenen Fotografen kommen lassen. Ja, er sagt, die haben keinen Kopf. Da macht er eh nur ein Brustbild. Ah, so. Also, so, das ist was anderes. Na, so, also, herein mit dem Skolik. Warten Sie. Sollen wir wieder beim Studium der Balkankarte, das war ja außerordentlich, aber ich denke zur Abwechslung vielleicht die italienische. Ja, Exzellenz, das passt jetzt entschieden besser. Na, was gibt's denn schon wieder, hä? Da kann man denn keinen Augenblick, ich bin doch gerade. Ja, nur eine kleine Spezialaufnahme, Exzellenz, und ich bitten dürfte. Ich arbeite gerade für die Weltgeschichte und da... Ich soll nämlich für das interessante Blatt und da... Aha, zur Erinnerung an die Epoche. Ja, auch für die Woche. Ja, aber da kommt man am Ende zwischen unsere Generäle und das kenne ich schon. Da möchte ich lieber... Nein, Exzellenz, darüber können Exzellenz vollkommen beruhigt sein. Bei dem unsterblichen Namen, den Exzellenz haben, versteht sich das ganz von selbst, dass Exzellenz ganz separat erscheinen. Die anderen, die kommen alle so zusammen, so unter die Rubrik unsere glorreichen Heerführer oder so. Einzelweise kommt es höchstens nur für Ansichtskarten. So, wen haben's denn da? Vergessen's mir den Höfer nicht. Das ist ein gar ein tüchtiger Mann. Der kriegt 20.000 Kronen Feldzulage dafür, dass er täglich seinen Namen lesen muss, wenn er am Ring die Extra-Ausgabe kauft. Ist schon vorgemerkt, Exzellenz, selbstverständlich. In erster Linie. Oh, was, in erster Linie? Haben wir einen Spaß gehabt. Na, wo tun's mich dann selber hin manipulieren? Nur nicht auffallend. Nur nicht auffallend, mein Lieber. Wissen's, nicht mit den anderen. Diskret. Immer diskret. Der Raum ist bereits eigens reserviert. Eigens wird das Titelblatt sein. Von der Woche nämlich. Eine sehr interessante Nummer. Aus Wien habe ich da noch die Probiermamsellen von der Wiener Werkstätten und den Dreimann zu liefern. Es kommt aber auch noch, wie ich es ganz sicher weiß, Majestät Deutsches Kaiser auf Sauhatz. Eine bisher unbekannte Aufnahme und gleich daneben sehr sensationell, allerhöchst derselbe im Gespräch mit Dichter Ganhofer. Also ich glaube, Exzellenz... Ja, ist nicht übel, nicht übel. Aber, mein lieber Freund, im Augenblick bin ich leider... Können's nicht ein bisschen später kommen. Ich bin nämlich, ich sag's Ihnen im Vertrauen, Sie dürfen's nicht weiter sagen. Ich bin nämlich gerade beim Studium der Karte vom Balkan... Was sage ich? Von Italien. Trifft sich sehr gut, sehr gut. Das ist Augenblick höchster Geistesgegenwart, muss man beim Zipfel erwischen. Ich sehe schon die Aufschrift, Generaloberst Konrad von Hötzendorf studiert mit Flügeladjutanten Major Rudolf Kundmann, Karte von Balkan. Aber sage ich nichts Balkan, italienisches Kriegsschauplatz, darf es so heißen, Exzellenz. So meinetwegen, was der Kundmann will, der kann's ja gar nicht erwarten. Wird's lange dauern? Nein, nur einen historischen Moment, wenn ich bitten darf. Soll ich also das Studium der Karte vom Italien fortsetzen? Ungeniert, ganz ungeniert, Exzellenz. Setzen nur Studium von Karten fort. So, ja, so ganz leger, so ganz ungezwungen, ja so. Nein, das wäre ein bisschen unnatürlich. Da könnte man ihn glauben, es ist gestellt. Der Herr Major, wenn ich bieten darf, etwas weiter zurück, so. Der Kopf gut ist. Nein, Exzellenz, mehr ungeniert, ungeniert und kühn, bitte mehr kühn. Feldherrenblick. Wenn ich bitten darf, ja, es soll nämlich, soll eine bleibende historische Erinnerung an großes Zeit. So ist gut. So. Nur noch ein bisschen so, mach nichts, Lenz, ein feindliches Gesicht, ja, bitte, jetzt, ich danke. Südwestfront, ein Stützpunkt auf einer Höhe von mehr als 3.500 Meter. Sie kommen schon. Ich sehe, man hat feierliche Vorbereitungen zu unserem Empfange getroffen. Blumen, die sind wohl den Herrn Kollegen zugedacht. Die Trophäen mir. Ich danke euch, meine Braven. Wir sind hier bis zu diesem Stützpunkt vorgestoßen. Es ist nicht viel, aber immerhin. Man kann schon zufrieden sein, dass er wenigstens vom Feind eingesehen wird. Meinen großen Wunsch, einen exponierten Punkt besuchen zu dürfen, konnte der Kommandant leider nicht erfüllen, weil das den Feind aufregen würde, wie er sagt. Grüß Gott. Gott, wie interessant. Wie gemalt sitzt er da. Wenn er kein Lebenszeichen gäbe, so müsste er von Devriger sein. Och, was sage ich? Von Egerliens. Mir scheint, er hängt sogar ein schlau verstohlenes Zwinkern ins Auge. Der einfache Mann, wie er leibt und lebt. Lasst euch, ihr Braven, erzählen, was wir erlebt haben, bis wir hierher zu euch vorgedrungen sind. Also die sonst so belebte Talstraße gehört unbestritten dem Kriegspressequartier. Oben auf dem Joch, da habe ich zum ersten Mal etwas wie Genugtuung gefühlt beim Anblick der Verwandlung eines Dolomitenhotels in ein Militärquartier. Wo sind jetzt die geschminkten, spitzenumwogten Signoras? Wo der welsche Hotelier? Spurlos verschwunden. Ha, das tut wohl. Der Offizier, der uns geführt hat, hat eine Weile überlegt, welche Spitze für uns wohl die geeignetste sei. Er schlug eine vor, die am wenigsten beschossen wird. Damit waren natürlich die Herren Kollegen einverstanden. Ich aber sagte, nein, da mache ich nicht mit. Und so sind wir schließlich hier heraufgekommen. Das ist doch das Mindeste. Beantworten Sie mir jetzt bitte nur die eine Frage. Wieso habe ich vor dem Kriege alle die prächtigen Gestalten niemals gesehen, denen ich nun täglich begegne? Der einfache Mann ist einfach eine Sehenswürdigkeit. In der Stadt, ach Gott, wie fad. Hier ist jeder eine unvergessliche Erscheinung. Wo ist der Offizier? Beschäftigt. Das macht nichts. Wo ist der Ausguck? Sie müssen noch einen Ausguck haben. Wo ich noch hingekommen bin, war in dem Graben des Beobachters zwischen den Moosdeckungen ein 5 cm breiter Ausguck für mich frei. Ach, da ist er ja. Ducken! Die drüben wissen ja nicht, wo wir Beobachter sitzen. Ein Stück Nase kann uns verraten. Feigen. Gott sei Dank, wir kommen gerade recht. Jetzt beginnt ein Schauspiel. Also jetzt sagen Sie mir, Herr Leutnant, ob eines Künstlers Kunst spannender, leidenschaftlicher dieses Schauspiel gestalten könnte. Jene, die daheim bleiben, mögen unentwegt den Krieg für die Schmach des Jahrhunderts nennen. Habe ich's doch auch getan, solange ich im Hinterlande saß. Jene, die dabei sind, werden aber vom Fieber des Erlebens gepackt. Nicht wahr, Herr Leutnant? Sie stehen doch mit im Krieg. Geben Sie doch zu. Manch einer von Ihnen will gar nicht, dass er ende. Nein, das will keiner. Und darum will jeder, dass er ende. Das war eine Granate. Nein, das war ein Schrapnell. Das wissen Sie nicht? Es fällt Ihnen offenbar schwer zu begreifen, dass für mich die Tonfarben noch nicht auseinanderstreben. Aber ich habe in der Zeit, wo ich draußen bin, so viel gelernt, ich werde das auch noch lernen. Mir scheint, die Vorstellung ist zu Ende. Gott, wie schade. Es war erstklassig. Sind Sie zufrieden? Zufrieden, was? Zufrieden ist gar kein Wort. Nennt es Vaterlandsliebe, ihr Idealisten. Feindeshass, ihr Nationalen. Nennt es Sport, ihr modernen Abenteuer, ihr Romantiker. Nennt es Wunder der Kraft, ihr Seelenkenner. Ich nenne es frei gewordenes Menschentum. Wie nennen Sie es? Frei gewordenes Menschentum. Ja, wissen Sie, wenn man nur wenigstens alle heiligen Zeiten mal einen Urlaub bekäme. Aber dafür sind Sie doch durch die stündliche Todesgefahr entschädigt. Da erlebt man doch was. Wissen Sie, was mich am meisten interessiert? Was denken Sie sich? Was für Empfindungen haben Sie jetzt? Es ist erstaunlich, wie leicht die Männer auf 3.500 Meter Höhe nicht nur ohne die Hilfe von uns Frauen, sondern auch ohne uns selbst fertig werden. Milde Gehorsamst, Herr Leutnant, Zugsführer Hofer ist tot. Wie einfach der einfache Mann das meldet. Er ist blass wie ein weißes Tuch. Nennt es Vaterlandsliebe, Feindeshass, Sport, Abenteuer oder Wunder der Kraft. Ich nenne es frei gewordenes Menschentum. Ich bin vom Fieber des Erlebens gepackt. Herr Leutnant, also sagen Sie mir, was denken Sie sich jetzt? Was für Empfindungen haben Sie? Floriansgasse, 2 Hofräte. Ich bin neugierig, du. Also ich bin wirklich neugierig, ob morgen in der Mittagszeitung, weißt, ein, das ist nämlich meine Lieblingszeitung, ob morgen also mein Gedicht erscheint. Gestern habe ich sie ja eingeschickt. Willst du das hören? Na, wart. Du hast wieder ein Gedicht gemacht. Ja, wirst gleich. Auf was denn? Wirst gleich merken, worauf. Also pass auf. Wanderers Schlachtlied. Das ist nämlich statt Wanderers Nachtlied, verstehst? Ah. Pass auf. Über allen Gipfeln ist Ruh, über allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Aber du, das ist klassisch, das ist ja von mir. Was, von dir? Das ist doch nicht klassisch, das ist doch von Goethe. Aber pass auf, wirst gleich den Unterschied merken. Jetzt muss ich noch einmal anfangen. Also, über allen Gipfeln ist Ruh, über allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Der Hindenburg schlafet im Walde, warte nur balde, fällt Warschau auch. Ja. Du, ist das nicht klassisch? Ja? Also passt ganz genau. Passt. Ich habe nur statt Vöglein habe ich Hindenburg gesetzt. Ne? Und dann also natürlich den Schluss auf Warschau. Wann es erscheint, lasse ich mir das nicht nehmen, ich schick's dem Hindenburg. Ich bin nämlich ein spezieller Verehrer von ihm. Also du, das ist klassisch. Mhm. Gestern habe ich nämlich ganz dasselbe Gedicht gemacht. Was? Ich hab's der Muskete einschicken wollen, aber... Du hast dasselbe Gedicht gemacht? Na, peinlich. Ja, geht's denn nicht, dass... Ich hab aber viel mehr wie du verändert. Es heißt beim Becken, pass auf. Über allen Gipfeln ist Ruh... Beim Weißbecken spürest du kaum einen Rauch. Ach, das ist ja ganz anders. Das ist ja mehr spaßig. Die Bäcker schlafen im Walde, warte nur balde, hast nix im Bauch. Du, das ist ja förmlich Gedankenübertragung. Ja, aber jetzt habe ich mich umsonst plackt. Jetzt muss ich warten, ob deins erscheint. Wenn deins erscheint, kann ich meins nicht der Muskete schicken. Sonst glaubt mir am Ende, ich hab dich paradiert. Ein Bürozimmer. Ein Generalstäbler am Telefon. Servus. Oh, jetzt dann. Hast du den Bericht über Pschemisel fertig? Noch nicht? Aha. Aha, du bist nicht ausgeschlafen. Okay, ich schau dazu, sonst kommst du wieder zum Mulattieren zu spät. Oh, jetzt dann hörst du. Was? Was? Hast wieder alles vergessen? Na, ist seid's. Aber jetzt dann hör zu, ich schärfe dir noch einmal ein. Hauptgesichtspunkte. Erstens, die Festung war eh nichts wert. Das ist das Wichtigste. Wie? Wie, man kann nicht? Was? Man kann nicht vergessen machen, dass die Festung seit jeher der Stolz... Oh, was? Alles kann man vergessen machen, lieber Freund. Oh, jetzt dann hör zu. Die Festung war eh nichts mehr wert. Lauter altes Kraffelwerk. Wie? Modernster Geschütze? Oh, ich sag dir, lauter altes Kraffelwerk, verstanden? Na, oh, jetzt dann gut. Zweitens, pass auf. Nicht durch Feindesgewalt, sondern durch Hunger, verstanden?

die Organisation. Ich sag immer, und darauf halte ich, wenn nur ein bisschen Organisation bei uns wäre, dann nachher ging es schon. Aber so, was uns fehlt, ist halt doch die Organisation. Das haben die Deutschen vor uns voraus, das muss ihnen dann nicht lassen. Na gewiss, auch wir haben vor ihnen manches voraus. Zum Beispiel das gewisse Etwas, den Charme, das je ne sais quoi, die Gemütlichkeit, das muss uns dann nicht lassen. Aber wenn wir in einer Schlamassel sind, da kommen halt die Deutschen mit ihrer Organisation und... Die Panje-Brüder sollen sich mal fein gedulden, der dicke Ende kommt nach. Na sagen Sie mal, Exzellenz, könnt ihr Österreicher denn nicht von alleine mit dem ollen Uschok fertig werden, was? Ja, was war denn nachher das? Ja, sehen's, meine Herren, schneit haben's. Und was die Hauptsache ist, halt die Organisation. Mehr Hörspiele in großer Vielfalt sind jederzeit in der App der ARD Audiothek zu finden.